cryptocurrencies is diverse and growing more diverse all the time. One such creature is Monero, a currency not based on Bitcoin like many other cryptos, but rather based on an entirely different protocol, one called CryptoNote. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Stammtischfolge vom Monero Stammtisch. Wie jedes Mal der zweite Sonntag im Monat um 18 Uhr deutsche Zeit. Ja, treffen wir uns und reden über Monero. Und mit mir dabei sind wie immer Till und Krischer. Hallo ihr zwei. Servus. Okay, und auch Hassan. Hallo Hassan. Hi. Ja, freut mich, dass ihr es geschafft habt und genau, also für den heutigen Monat können wir alles Mögliche. Hallo Alex. Oh, mit ein bisschen Delay. Bisschen Ping, ne? Ja, genau, einfach lockere Runde wie immer. Krisch hat, glaube ich, ein ganz interessantes Thema mit dem Monero-Mixer. Ich habe mir ein paar Vorträge von der DevCon 2019 angeschaut und genau, vielleicht können wir auch noch ein bisschen die Hardfork besprechen, die ja im nächsten Monat ansteht. Ja, Krisha, willst du vielleicht gerade mal den Anfang machen? Der Monero-Mixer hat ja große Wellen geschlagen, als er da auf Reddit angekündigt wurde. Um was handelt es sich denn da genau? Ja genau, der Monero-Mixer hat vielleicht ein bisschen einen komischen Namen, weil man Moneros ja nicht mixen muss, damit sie anonym sind. Der wurde nur Mixer genannt, weil man damit andere Coins sozusagen tauschen kann, und zwar anonym. Und Monero ist so dabei die Base Currency. Wie das alles funktioniert, erkläre ich jetzt mal. Also dieser Monero-Mixer ist von einem neuen User in der Monero-Community, der heißt Fungibility Matters. Also ich kannte den vorher noch nicht, aber der hat einfach mal auf GitHub diesen Monero-Mixer rausgehauen, und dieser Monero-Mixer, mit dem kann man in Tails OS über das Tor-Netzwerk sich ein Monero-Wallet erstellen, und man kann alle möglichen Coins dort tauschen in Monero und von Monero wieder in die anderen Coins zurück. Und das wird mit Nicht-KYC-Exchanges gemacht. Also wo man sich nicht registrieren muss. Diese Exchanges, das sind drei Stück momentan, das sind Godex.io, MorphToken und XMR.to. Bei allen muss man sich nicht registrieren, und bei Godex.io und MorphToken speichern sie ein paar personenbezogene Daten würde ich jetzt nicht sagen, aber IP-Adresse und so weiter. Und deswegen nutzt man den Monero-Mixer, eben das Tor-Netzwerk, um auf die API-Schnittstellen dieser Exchanges zuzugreifen. Und dann kann man die benutzen, komplett anonym. Klingt ja schon mal gut, oder? Ja, das hört sich nach einer sehr feinen Sache an. Ich habe es auch gerade schon in der Vorbesprechung gesagt. Für mich war das immer so eine Hürde, weil ich kein richtiges Tool hatte von Monero oder von Bitcoin oder anderen Kryptowährungen zurück zu Monero zu gehen. Das liegt vielleicht auf der einen Seite darin, dass ich mich damit nicht so viel beschäftige und zum Beispiel sowas wie MorphToken noch nicht kannte. Aber also von Monero zu Bitcoin gibt es ja XMRTO, und das kenne ich, das ist auch sehr leicht zu bedienen, aber eben von anderen Kryptowährungen zu Monero kannte ich jetzt gerade keine KYC-losen Exchanges. Und selbst wenn du einen KYC-losen Exchange hast, wie MorphToken zum Beispiel, hast du ja immer noch das Problem, dass deine IP-Adresse liegt. Deswegen scheint der Monero-Mixer da einen ziemlichen Pain zu lösen. Ja, also wer es nicht weiß, Tails OS ist ein Betriebssystem, das auf Debian basiert. Und da wird alles über das Tor-Netzwerk geleitet. Alle Netzwerkaktivitäten im Betriebssystem gehen da über Tor. Wenn man sich diesen Monero-Mixer installiert, macht man das über das Terminal. Dann wird man gefragt, wohin man dieses Programm installieren möchte, zum Beispiel auf dem Desktop. Und dann kann man da gleich ein Monero-Wallet erstellen und mit einem Passwort sichern. Alle Sachen werden, also nur die nötigsten Sachen werden dabei gespeichert, und alle werden in AES 256-Bit verschlüsselt, die man auch nur mit einem Passwort entschlüsseln kann. Und wenn die Dateien nicht länger benötigt werden, werden sie automatisch gelöscht. Das heißt, es hinterlässt keine Spuren. Außerdem nutzt es kein JavaScript, somit ist man gegen Cross-Site-Scripting-Angriffe immun. Man benötigt keinen Browser. In einem Browser kann es ja auch immer mal zu Sicherheitslücken kommen. Das geht alles über diese API-Schnittstellen, die über das Tor-Netzwerk angesprochen werden. Also nochmal zum Ablauf, wie das alles funktioniert. Man erstellt direkt im Terminal ein Monero-Wallet. Dieses Monero-Wallet verbindet sich dann mit einem Remote-Node im Monero-Netzwerk, und zwar über eine, die nur über das Tor-Netzwerk erreichbar ist. Ich habe da mal in das Setup-Skript geschaut. Das ist dann so eine komische Zeichenkette, Punkt Onion und dann auf dem Port 18.099. Dieses Punkt Onion, das quasi die Top-Level-Domain ist, sagt ja, dass man diesen Monero-Node nur im Tor-Netzwerk erreichbar, dass diese Node nur im Tor-Netzwerk erreichbar ist. Ja, dann erstellt man eben sein Wallet und kann da schon mal Betrag X hinschicken. Dann kann man sagen, okay, ich möchte jetzt eine Transaktion durchführen, also ein Tausch in einen Coin. Dann fragt er dich, was möchtest du überhaupt senden? Quasi dann sagst du, ja, ich habe 4 XMR, die ich gerne tauschen würde, dann gibst du ein 4 XMR. Dann zeigt er dir alle Möglichkeiten an, über diese Exchanges einzuzahlen quasi. Du kannst über Litecoin, Bitcoin Cash, Dash oder sonst irgendwas einzahlen, und er sucht dir halt die günstigste Möglichkeit raus zum besten Kurs. Der geht halt alle drei Exchanges durch, und dann kann man sagen, okay, hier mit Litecoin würde ich gerne einzahlen. Dann zeigt er dir eben eine Litecoin-Adresse an, wo du deine Litecoin hinschicken kannst, dass sie in Monero getauscht werden. Und du gibst noch eine Litecoin-Refund-Adresse an, falls etwas schief geht. Also, du schickst dann die Litecoin hin und der transferiert dann automatisch Monero in dein Wallet. Dann kann man ein bisschen warten, bis die Monero angekommen sind quasi. Und dann kann man sie wieder weiter versenden, zum Beispiel auf sein eigenes Wallet oder in Bitcoin zurückwandeln. Ja, das, wie du gesagt hast, nee. Alex, wie ist der Weg schwieriger, von Monero zu Bitcoin oder von Bitcoin zu Monero? Von Bitcoin zu Monero ist er schwieriger, finde ich zumindest. Ja, weil XMR.to ist ja, du schickst Monero hin und sie tun anonym Bitcoin auszahlen quasi. Ja, ganz genau. Ja, aber umgekehrt zum Beispiel, das wäre jetzt eine Möglichkeit, diesen Monero-Mixer zu benutzen. Ich muss sagen, der funktioniert recht einfach, auch wenn Leute jetzt sagen, okay, ich habe Angst davor, im Terminal mich herumzutreiben. Das ist alles so ein bisschen einfach erklärt und ziemlich simpel, so mit Auswahlen, und dann kommt Pop-up-Fenster, wo man Betrag reinschreibt. Und das ist alles ziemlich gut gemacht. Ich bin echt erstaunt für eine Version 1.1. Fühlt sich das schon ziemlich gut an. Ja, klasse. Auch du hast gerade noch was ganz Wichtiges angesprochen, finde ich, und zwar, dass es eben mit einer Remote-Node läuft, weil Tails meines Wissens nach läuft ja normalerweise auf einem USB-Stick, der begrenzt viel Speicherplatz hat, und da eine Local-Node drauf zu laufen zu lassen, wäre ja für manche gar nicht möglich. Und die Lösung, wie ich es jetzt verstanden habe, ist einfach, dass er eine Remote-Node benutzt, die aber nur übers Onion-Netzwerk erreichbar ist. Gibt es da irgendwelche, oder weißt du von irgendwelchen Sicherheitslücken, die es darüber geben könnte, dass dann Leute eventuell den Traffic sniffen oder so? Oder durch das Onion-Netzwerk geht es dann nicht? In der Theorie ist es bestimmt sicher. Kann man das so sagen? Also mir ist nichts bekannt. Okay. Alles klar. Ja, und der zweite Punkt, ich weiß jetzt nicht, habt ihr mal probiert, eine normale Monero-GUI auf Tails zu installieren? Nein, ich habe Tails auch echt nur heute mal runtergeladen, um dieses Monero-Mixer auszuprobieren. Sonst habe ich das nicht benutzt. Okay. Ja, Aber weil. ich habe mal gehört, da gäbe es ein paar Schwierigkeiten. Also vor einem Jahr habe ich sowas noch gelesen Ja. im Monero-Subreddit. Ja. Ja, deswegen scheint ja das hier auch schon mal eine gute Alternative zu sein, um auf Tails irgendwie eine Monero-Wallet zu verwalten können, die eben nicht jetzt online ist oder so. Ja, die kann man auch ohne diesen Exchange nutzen, also Ja, das wird auch so funktionieren. Genau, und die Private Keys werden ja dann nur auf dem Gerät gehalten, also hier wird ja auch nichts übertragen, nehme ich an. Ja, also was man dazu sagen sollte, wer Tails nicht kennt, das ist kein persistentes System. Man kann das als persistentes System installieren, aber wenn ihr es vom USB-Stick startet und ihr startet euren Rechner neu, ist alles weg. Und ihr müsst alles neu konfigurieren. Also wenn ihr da irgendwelche Kryptowährungen in Tails OS speichert, dann schreibt euch den Seed auf. Ja, genau. Und du meintest vorhin auch noch, dass es eine Möglichkeit gibt, es nicht nur über Tails laufen zu lassen, diesen Monero-Mixer. Es soll auch über Ubuntu gehen und dann auch über das Tor-Netzwerk. Ob man da Tor vorinstallieren muss, das weiß ich gar nicht. Aber ich habe mir dieses Setup-Skript mal ein bisschen angeschaut. Auch dieses, das ist so ein siebenzeiliger oder sechszeiliger, also in GitHub Code, den man ins Terminal pasten soll. Und dann sieht man Test-User gleich Amnesia. Ja. Also Amnesia ist auf jeden Fall der User von Tails OS. Deswegen steht er da auch drin. Ob man das einfach so copy-pasten auch in Ubuntu machen kann, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall einfach mal in GitHub reinschauen. Da steht es dann auch irgendwo. Ja, so wie ich es verstehe, müsste man diesen Text auch ins Terminal posten können, wenn man zum Beispiel nur Ubuntu nutzt. Und in welcher Sprache ist das geschrieben? In Shell und Python. Okay, cool. Ja, dann könnte ich sogar irgendwann mal reinschauen. Aber ja, super Sache. Und hast du es mal benutzt? Ich habe es nur heute mal ein bisschen ausprobiert, aber ich habe jetzt mit dem, also ich habe jetzt keine Transaktion durchgeführt. Ich habe mir, dazu gibt es noch ein Video, das auf Reddit verlinkt ist, wie das jemand, also ich glaube, das ist vom Entwickler, der das Video gemacht hat. Da kann man mal den ganzen Ablauf sehen, wie sowas gemacht wird. Das habe ich mir reingezogen. Daher Okay. kommt auch mein Wissen eigentlich. Also den Link zu dem Reddit-Ding mache ich gerade mal in YouTube rein und werden wir dann natürlich auch in den Shownotes verlinken für die Leute, die den Podcast nachträglich hören. Genau, und der Entwickler, ich glaube Lukas heißt, der war auch bei Monero Talk. Also für die Leute, die da nochmal ein bisschen tiefer einblicken wollen, auch wie der auf die Idee kam und wie er so an die Problematik rangegangen ist, gibt es den Monero Talk, werden wir auch in den Shownotes verlinken. Finde ich eigentlich eine ganz coole Episode, weil es für mich so zeigt, wie einfach Leute aus der Community sich Probleme stellen, beziehungsweise dann selber lösen und die Tools halt an die weitere Community bereitgeben. Und das kommt letztendlich uns allen zugute. Ich Ist fand's ja geil, auch, dass der einfach so ein fertiges Projekt raushaut, ne? ja. Voll funktional, aus dem Stillen. Ziemlich cool. Vor allem, der sagt dann im Monero Talk, dass er jetzt 2 Jahre Computer Science studiert hat und jetzt zu Information Science wechseln will. Und keine Ahnung, solche Leute in der Monero Community zu haben, ist natürlich nicht schlecht. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht ähnliche Sache ist ja auch mit dir, Hassan. Kommen wir nochmal auf dein Tipbot zu sprechen. Einfach nur kurzes Update. Wie läuft's? Geht da was voran? Ja, also der Tipbot wird ja immer mehr genutzt, in immer mehr Gruppen, habe ich gehört. Jetzt ganz aktuell in der Monero Mining Group in Telegram. Andere Monero-related Gruppen, Groups haben ja den Bot schon ausgetestet, beziehungsweise invited, und es werden immer mehr User. Anfangs waren es ja so ungefähr 20 User pro Tag Zuwachs. Mittlerweile flacht so ein bisschen ab. Aktuell sind wir bei 249 Accounts. Also das ist jetzt frisch abgesetzt, dieser Command, damit ich die Accountanzahl sehe. Und ich sehe hier halt 249. Und ja, das ist okay, das finde ich cool. Also es sind 249 unique Telegram-Nutzer, die den Bot gestartet haben, oder? Also 249 unique User. Ja, davon aber, also User sind ja auch diejenigen, die getippt werden, aber zum Beispiel den Bot nicht gestartet haben. Und denselben Gedanken hatte ich jetzt auch wie du und wollte mal wissen, wie viele habe ich denn eigentlich wirklich unique, also die auch den Bot gestartet haben, sodass ich deren User-ID bekomme. Ne? Nur dann bekomme ich den ja, die User-ID. Und das sind dann 193 aktuell. Also 250, sagen wir mal, und 200, das sind so 50 User, die noch ja, den Bot starten müssen. Getippt wurden, aber mit dem Bot nichts gemacht haben. Ah ja. Kannst du auch sehen, wie viele Leute da oder kannst du sehen, wie viele Transaktionen pro Tag durchgeführt werden? Nee, das alles logge ich nicht. Mhm. Der Bot ist so aufgesetzt, dass ich wirklich einfach gar nichts mitbekomme. Ich wüsste noch nicht mal, in wie vielen Gruppen jetzt dieser Bot ist. Von daher, das, also ich habe mir überlegt, ob ich das einbauen sollte, so wenigstens jedes Mal, wenn er invited wird irgendwo in eine Gruppe, dass ich halt einfach den String nehme von der Gruppe, also den Namen, und einfach mal wegschreibe, einfach so für mich, zu statistischen Zwecken. Aber das habe ich dann doch nicht implementiert. Also dieser Bot, ja, gibt nichts preis über, was da geschieht. Ich sehe nur Monero-bedingt die Accounts oder Wallet-bedingt sehe ich nur die Labels. Sehr schön. Und genau, das CCS, was ja noch am, also ongoing ist, open ist, da hat der Luigi vorgestern gefragt, wie sieht's aus, wenn ich immer noch interessiert bin daran, würde er das Ganze weiter forward, also if so, let me know and we will move it forward. Und dann habe ich gesagt, yes, I'm still interested in this. Und ich gehe davon aus, dass er jetzt den Status wechseln wird von open zu approved, glaube ich, kommt dann. Und dann geht es dann halt auch los mit den Milestones und der eigentlichen Arbeit. Ja, nice. Endlich. Hat ja ganz schön lange gedauert bis zu dem Punkt jetzt, ne, dass es mal approved wird. Ja, also ich sehe hier opened 1 month ago. Das war am 10. Juli. Und jetzt sind wir ja schon im September. Hat schon lange gedauert. Es gab auch viel hin und her. Und ich habe auch die Monero Community Meetings, war ich zweimal dabei und habe dann für Frage und Antwort stand ich dann zur Verfügung. Und ja, ich glaube, die Leute merken halt, dass das ja immer mehr genutzt wird, dass es auch Spaß macht. Und ich glaube, der eigentliche Nutzen oder Mehrwert, den werden wir erst sehen, wenn das Ganze auf Mainnet passiert. Hoffentlich dann auch mit dem Freiwilligen, der aus dem Core-Team sagt, hey, ich mache das Ganze, ich hoste das. Und dann werden wir wirklich sehen, wie krass dieser Bot genutzt wird. Ist dieser Luigi vom Core-Team? Ja. Vielleicht macht er es ja. Ich glaube nicht, dass der vom Core-Team ist, aber er ist auf jeden Fall einer der Haupt-Developer. Ja. Ah, das kann sein, okay. Das weiß ich nicht. Okay. Oder ich verwechsel ihn gerade mit Moneromu. Also es kann doch sein, dass er vom Core-Team ist. Ich bin da nicht ganz so tief drin. Also ich dachte, dass er aus dem Core-Team ist. Okay, ja, dann hast du wahrscheinlich recht. Ich glaube, ich habe gerade an Mu gedacht. Aber ich glaube, er ist auch anonym. Also der könnte ja den dann auch hosten. Also ja, ich bin gerade auf der Monero-Team-Seite, auf getmonero.org. Und laut Core-Team-Auflistung ist er hier mit dem Core-Team. Neben, ja, Fluffy Pony, Smooth, Binary Fate. Jo, okay, dann ist er mit dem Core-Team. Und auch interessant, wer als Developer angegeben wird, ist eben Mo und nicht Luigi. Ja. Ich hab gedacht, dass Mo im Core-Team ist. Ist er wohl nicht. Ja, kleine Verwechslung. Aber vielleicht macht er es ja und das wäre cool, wenn er ist ja so der Einzige, der ein bisschen Interesse daran gezeigt hat vom Core-Team, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Und vielleicht hat er ja Bock, dann das zu hosten. Ja. Und Plan B ist, also sollte das nicht funktionieren, ich wurde ja jetzt schon oft gefragt, was ist eigentlich, wenn es nicht dazu kommt, dass jemand sich aus dem Core-Team bereit erklärt, das Ganze zu hosten, sei es nur Wallet oder beides, also Bot und Wallet. Plan B ist, ich bin ja auch Mitglied im Monero-Ecosystem, was ja in GitHub eine eigene Organisation ist. Und dann würde ich die Jungs fragen, dass dann quasi der Bot als von einer Entity oder einer Organisation gehostet wird und dann ja es nicht unbedingt jetzt eine Person sein muss oder so, sondern einfach nur, hey, Monero Ecosystem Group hostet diesen Telegram-Bot. Und wenn das nicht funktioniert, muss ich dann halt schauen, dass ich jemanden finde, der das Ganze macht und hostet. Und da habe ich auch jemanden gefunden, aber das ist die letzte. Der allerletzte Schritt, wenn es hart auf hart kommt. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie du gerade gesagt hast, wenn das ins Mainnet geht, weil gerade die Testnet-Coins, die kann man ja verballern wie blöde. Aber wenn es dann wirklich um Geld geht, bin ich mal gespannt, wie viele Leute noch tippen. Und ich denke nach wie vor, dass das eine geniale Idee ist. Wie sieht es eigentlich mit dem Namen aus? Wir hatten ja da mal in der Telegram-Gruppe abgestimmt und uns auf MoneyGram geeinigt, also wie MoneyGram, nur ohne Y. Steht der Name noch oder gibt es da jetzt einen neuen? Das war ja die Umfrage, den Poll, den ich da damals gestartet hatte für den Telegram-Client mit integriertem Wallet. Ah, okay. Und das war dann auch MoneyGram, glaube ich. Und aber das Projekt habe ich noch nicht angefangen. Beim Bot würde es bei dem Namen jetzt bleiben. Vollwertige Wallet in Telegram hast? Genau. Also das wäre ein, es gibt ja zwei Arten, wie man mit Telegram interagiert. Einmal über die Bots, was ja letztendlich einfach nur eine Interaktion über die Bot-API ist. Aber der Bot kann ja nicht viel machen, so wirklich. Das ist so eine restricted API. Und dann gibt es noch die andere Variante, die von den Telegram-Leuten bereitgestellte TD-Lib. Und das ist eine eigene Library. Also alles, was man in Telegram machen kann, alles, was der Client derzeit kann, das sind letztendlich einfach nur Calls, die an die zentrale API geschickt werden. Also den Closed-Source-Teil des Telegrams. Und diese TD-Lib, glaube ich, heißt die, ist Open Source. Damit kann man halt seine eigenen Clients bauen. Und da war die Überlegung, ob man nicht einen quasi Telegram-Client, den man so kennt, dieses Telegram oder Telegram X unter Android, ob man den nicht einfach nimmt und ein Monero Wallet oder Client mit implementiert, mit integriert in diesen Telegram-Client. Wäre das dann eine separate App im App Store, wo man dann Telegram mit Monero in einem hat, oder ist es automatisch bei Telegram mit drin? Das wäre dann eine eigene App, ja. Also das, was wir jetzt nutzen mit dieses Telegram, was wir alle nutzen, dieser Client, das ist ja, es gibt ja zwei Versionen, einmal das Telegram und das Telegram X. Und das X ist ja auch wurde von jemandem geschrieben und wird aber von den vom Core, sage ich mal, Team oder wer auch immer dahinter sitzt, hinter Telegram, wird es halt empfohlen, weil es ein schöner Client ist, der ein bisschen mehr Features kann und so weiter. Und dann gibt es halt noch Upstream, das ist der normale Telegram-Client, den wir alle nutzen. Und das wäre dann, wenn man mit TD-Lib arbeitet und seinen eigenen Client schreiben möchte, wäre das wieder eine eigene App. Ob die dann genauso aussieht oder ein bisschen anders, mit einem anderen Theme oder wie auch immer, das ist dann einem selbst überlassen. Nur dann hat man halt mehr Möglichkeiten, dass man zum Beispiel einen Wallet integriert oder und so weiter. Und wie sieht es aus? Können die Clients untereinander kommunizieren? Und was mich auch interessieren würde, braucht man dann, wenn du jetzt selber einen Client schreibst, kannst du dann angeben, hey, ihr braucht bei mir keine Telefonnummer registrieren, sondern ihr braucht euch nur einen Usernamen auszudenken? Oder wie läuft das? Die Telefonnummer-Geschichte, die ist ein fester Bestandteil von Telegram. Da kommt man nicht drum rum. Also um sich quasi beim Telegram-Server, der ja von den Guys betrieben wird, offiziell, und der Closed-Source-Service, dem Service auf dem Server, serverseitig, dazu braucht man tatsächlich eine Telefonnummer. Das kann man, da gibt es kein Workaround für. Vorteil ist aber, dass man dann halt eben accountbasiert arbeitet und nicht mehr botbasiert. Das heißt, du kannst mehrere Accounts erstellen, kannst hin und her switchen, so eine Art Multi-Telegram-Client könnte man darauf aufsetzen, mit integriertem Wallet. Und kann dieser Telegram-Client dann mit dem normalen, sage ich jetzt mal, kommunizieren? Kann man da die User finden und mit denen schreiben? Ja, das sind ja dieselben Calls. Auf der Seite würde sich ja nichts ändern. Die Calls sind dieselben. Wenn du eine Gruppe joinst du die Telegram-weite Gruppe. Also okay. ganz normale Calls sind das. Nur, dass du halt im Frontend auf deinem clientseitig, auf deiner App eben mehr Funktionen hast, ne? Meinetwegen Rechtsklick und Open Wallet oder sowas. Und dann öffnet sich in dem Client nochmal ein Wallet. Oder du machst einen Rechtsklick auf einen User und da steht Send Monero. Was du jetzt in diesem Telegram-Client jetzt, den wir alle nutzen, ja nicht hast, die Option. Aber die könntest du, wenn du deine eigene Version schreibst, implementieren und dann halt gucken, wie du die ganzen Funktionen halt schreibst, um Moneros austauschen zu können. Ja, krass. Hört sich auf jeden Fall cool an. Aber ich nehme an, das ist dann auf jeden Fall ein größerer Brocken als jetzt der Tipbot. Ja, das wird eine größere Geschichte. Ich weiß auch gar nicht, ob es wert ist, das anzugehen. Es war einfach nur damals nur so ein funny Gedanke. Hey, was wäre, wenn man so einen Telegram-Client hätte mit integriertem Wallet? Warum kam ich auf die Idee? Weil ich weiß nicht, ob ihr SendBee kennt und wie heißt das andere? Mit den Handles? Irgendwas mit Cash. Habe ich jetzt vergessen. Aber da gibt es das SendBee und diese andere App. Da hat man, das ist auch zentral, ja, ist eigentlich blöd, weil zentrale Services willst du eigentlich nicht haben, Single Point of Failure. Aber da ist es so, da kannst du Coins austauschen, indem du einfach den User suchst per Händler, also wie zum Beispiel so ein Telegram-Username, und dann poppt er halt auf in der Liste und dann klickst du ihn an und sagst Send. Und das fand ich halt irgendwie cool. Und ja, dann kam mir halt der Gedanke, hey, das könnte man ja auch mit Telegram machen, weil dort auch alle User einen Handle haben. Ja, und so entstand halt der Gedanke. Paul schreibt gerade in Telegram-Chat, der Name heißt Handcash, den du gesucht hast. Grade. Genau, SendBee und Handcash. Und ich glaube, Handcash ist die App, die diese Handles an. Das heißt, man gibt nicht mehr Wallet-Adressen an, diese langen Strings, die sich eh keiner merken kann, sondern Usernames. Ja, coole Sache. Das bringt uns eigentlich auch gerade schon so ein bisschen zum nächsten Thema, weil ich habe mir ein paar Talks angeschaut von der MoneroConf, unter anderem, nicht MoneroConf, von DevCon 2019 mit Monero. Die hatten ja da 3 Vortragetage und ich habe mir jetzt ein paar angeschaut, wie gesagt. Und einen, den ich ganz interessant war von Rera, also Diego. Und der hat über UI und UX gesprochen. Finde ich wirklich einen sehr guten Vortrag. Vielleicht nur so als Main Takeaway. Der Unterschied zwischen UI und UX ist, UI ist das, was man praktisch sieht. Ja, sieht der Button schön aus, hat der eine schöne Farbe. Und UX ist das Erlebnis ist, wenn ich das bediene. Und ich finde das so cool, dass der den Unterschied da eben gemacht hat, weil er meinte halt, viele Leute vermischen die Worte und es ist aber wirklich nicht das Gleiche. Und er meinte halt, alles, was, wenn was intuitiv ist, vom UX her, dann ist der Trial and Error nur ein Schritt. Ja, also du schaffst es eigentlich direkt beim ersten Mal. Und wenn ein User Interface halt eine gute User Experience hat, dann, keine Ahnung, siehst du einen Knopf, ja, und du weißt eigentlich direkt beim ersten drauf gucken, was du machen musst. Und er hat dann das ganz schöne Beispiel gebracht, dass auch Türen, also jetzt eigentlich was aus der physischen Welt, eine UX haben. Und wahrscheinlich kennen alle von uns das Problem, dass man an der Tür zieht, die eigentlich gedrückt werden muss. Und das wäre ein Beispiel für schlechte User Experience, weil du halt kein Trial and Error von 1 hast, sondern du musst dann zweimal rangehen. Und klar, beim zweiten Mal schaffst du es, aber es ist halt nicht intuitiv. Und er meinte dann halt auch so, wie das jetzt halt mit Monero verwandt ist. In Monero gibt's halt auch ein paar Sachen, die Pains sind, jetzt zum Beispiel die Monero-Adresse, die ja sehr lang ist, auch viel länger als eine Bitcoin-Adresse, und so eine Adresse jetzt über das Telefon zum Beispiel durchzugeben und dann nochmal drüber zu gehen und zu verifizieren, dass man alles richtig aufgeschrieben hat und so weiter, ist halt, ja, super scheiße. Und da so eine Lösung, wie du gerade angesprochen hast, Hassan, mit einfach Usernames, ist natürlich viel userfreundlicher. Ja, und ich stimme dem auch zu. UX ist viel wichtiger als UI. Das habe ich das allererste Mal gelernt von jemandem, der SEO betrieben hat und Webseiten und so weiter erstellt hat, um die halt besser ranken zu können. Der hat mir damals schon gesagt, hey, weil ich dann immer ankam und gesagt habe, das sieht aber irgendwie blöd aus, also das Design könnte man noch viel besser machen. Nee, so ist es nicht. Die User... es geht um UX und nicht UI. Wir haben so viele Produkte auf dem Markt, allein in der Industrie, die wir für den Industriestandard halten, die sowas von grottenschlecht sind, vom Design her. Wo du sagen würdest, hey, das sind noch 80er, 90er Jahre UIs, ne? Frontends. Die haben aber, die UX so geschmeidig und so schön gemacht, dass die Leute einfach damit klarkommen und auskommen. Und sobald du da was veränderst, und das ist halt die nächste Hürde dann, wenn du versuchst, die UI besser zu machen und darunter leidet dann die UX, es ist eigentlich viel schlimmer, als wenn du einfach alles bei dem belässt, wie es ist. Und also nichts eigentlich schöner wird im Frontend, aber dafür halt die UX nicht darunter leidet. Von daher, dem stimme ich zu, ja. Ja, vielleicht ein gutes Beispiel, auch aus dem Talk, der meinte dann so das Hamburger-Menü, also das kann, das versteckt eher noch Funktionalität, aber es hat sich halt mittlerweile eingebürgert und da jetzt was dran zu verändern, würde es wahrscheinlich eher komplizierter machen für die Nutzer. Genau, und dann bezüglich der Adressen, Monero Wallet-Adressen, es gibt ein Projekt, das nennt sich Open Alias. Das ist so eine Art, ja, sowas wie DNS für Adressen. Und da kriegt man dann auch Kürzel, die man 8er oder 8844, denn das sind nämlich die Name-Server. Ich meine die ganz normale Website von Google. Also wenn ich jetzt hier sage, keine Ahnung, Host Google, den kannst du jetzt google.de eintippen. Und so ähnlich wäre das halt mit so Services, die eben Wallet-Adressen auflösen in ein Kürzel oder umgekehrt, ein Kürzel auflösen in Wallet-Adressen und man muss dann nur noch eigentlich die Kürzel austauschen. Das wäre ein Service, der einen Mehrwert bringen würde auf jeden Fall. Ja, ich kenne Open Alias auch durch Monero vor allem. Weißt du, ob das auch anders eingesetzt wird als zum Beispiel für Bitcoin? Eine Auflösung stattfindet von einem sehr, sehr langen String in eine Open-Alias-Adresse und ja, letztendlich hast du dann halt Domains. Also ich könnte dann zum Beispiel eine Adresse haben wie sun.monero.ger.de oder sowas und dann würde sich dahinter eben meine Adresse befinden, Wallet-Adresse. Ich sehe gerade, Open-Alias ist ja sogar von Fluffy Pony und Narfex. Monero in Monero Core Wallet, Coin.space, a web-based Bitcoin and Litecoin Wallet. Aber so wirklich gesehen, dass das jemand nutzt, habe ich noch nie. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass es ein bisschen ja, technische Skills erfordert, weil du auch wirklich den Prozess durchgehen musst, wie bei einem echten DNS, ja, wo du dann A-Records oder TXT-Records setzt in deinem Name-Server, damit das aufgelöst werden kann und so weiter. Ja, okay. Das ist nicht für jedermann gedacht. Das ist eher so für die Leute, die ein bisschen SysOps, DevOps-Erfahrung haben und halt wissen, wie man zum Beispiel einen Name-Server Also auf jeden Fall ist es für den Anwender am Schluss ziemlich einfach zu benutzen, oder? Anstatt dass er bei der Adresse, wo er es hinsendet, die Adresse hinschreibt, nimmt er eben diesen Alias. Und das war's, oder? Genau. Also für den End-User ändert sich, also der End-User selbst muss ja gar nichts machen. Das muss ja eigentlich nur derjenige sicherstellen, dass eben er erreichbar ist über diesen Alias oder Open-Alias-Dienst, indem er seine Seite gescheit aufsetzt, entsprechend. Und ja, und der End-User gibt dann nur noch dieses Kürzel an und alles findet automatisch im Hintergrund statt. Die Adresse wird aufgelöst oder die Domain, nennen wir es dann Domain statt Kürzel. Das ist ja tatsächlich eine Domain dann. Die Domain wird dann aufgelöst in eine Adresse statt in einer IP, wie bei einem normalen DNS. Und ja, die Wallets, die das unterstützen, machen dann einfach ihren Lookup und bekommen die Adresse. Und das war's. Also sehr simpel, so wie DNS auch ist. Nur derjenige, der das halt anbieten möchte für den End-User, der muss halt die technischen Skills beherrschen oder haben. Till merkt gerade im Chat an, dass es vielleicht schon länger nicht mehr maintained wurde, das Projekt. Weil unten bei OpenAlias auf der Webseite steht Copyright 2014-15. Und die Seite hat bei mir auch kein Zertifikat. Also die Frage, die ich mir bei OpenAlias stelle, ist, wie benutze ich es? Das ist für mich irgendwie nicht ganz ersichtlich. Also es ist ja relativ viel Text, wenn man da drauf geht auf openalias.org. Aber wenn ich das jetzt richtig gehört habe, habt ihr auch keine Erfahrung. Aber wenn hier jetzt Monero Core drin steht, heißt es dann, dass es eigentlich in der GUI drin ist oder ist es dann eher in der CLI? Das funktioniert in beiden. Okay, cool. Da muss ich ja in die Einstellungen reinschauen oder wo finde ich das? Nirgends. Das benutzt man einfach so, dass du anstatt der Sendeadresse den Alias einträgst. Ja, nee, ich meine jetzt eigentlich, wie kann ich mir den Alias holen? Ach so, das ist eben kompliziert, ne? Ah, okay, alles klar. Wie Hasan schon gesagt hat, eben, da musst du den DNS-Eintrag halt machen. DNS-Record. So in der Art irgendwie, also, ich habe es mir jetzt auch noch nicht angeschaut, wie es geht, aber scheint doch ein bisschen. Also ich nehme an, dass die einfach das ganz normale DNS-System, was wir ja weltweit nutzen, um eben ihre eigenen Alias zu implementieren. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du ein TXC-Record angeben sollst. Dann wird halt ein Lookup darauf gemacht, guckt, hey, gibt es dieses Kürzel? Wenn ja, also gibt es ein TXC-Record für dieses Kürzel? Wenn ja, dann nimm eben den entsprechenden die Value, die da hinterlegt ist, auf dem Name-Server oder der Antwort, die vom Name-Server zurückgeliefert wird. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, meine Adresse gekürzt haben möchte als Domain, dann müsste ich jetzt ein TXC-Record anlegen auf dem Name-Server, der erreichbar ist oder für meine Domain irgendwie auflöst oder den SOA spielt, wie auch immer. Also dafür zuständig ist für die Domain. Und dann könnte ich halt müsste ich so ein TXC-Record anlegen und jeder würde dann auflösen können über bestimmte Wallets, die das halt implementiert haben oder unterstützen. Jo, also ich merke mir, es ist erstmal nichts für mich, was ich mir holen werde. Aber auf jeden Fall schön, dass es gibt. Im Telegram-Chat wurde gerade noch erwähnt, dass Munerujo das auch auflöst, die Open-Alias-Adressen. Übrigens an dieser Stelle danke an den User Extreme Dinosaur. Der hat mich nämlich gecoacht, wie ich bei uns auf der Webseite moneromumble.de es schaffe, auch Monero-Spendenadressen hinzuzufügen. Also falls ihr da mal drauf geht, dann seht ihr unter den Episoden, die Mitwirkenden, und da haben wir jetzt auch Monero-Spendenadressen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank, Extreme Dinosaur. Das war keine leichte Geburt, aber wir haben es am Ende doch noch irgendwie geschafft. Okay, ja, einen weiteren Vortrag, den ich mir angehört habe, den ich auch ganz interessant fand, war der von Justin Ehrenhofer, auch vom Samstag, und der hat über den Prozess gesprochen, wie der gerade bei Monero ist, wenn es jetzt um Releases geht. Und die Botschaft war halt so, aktuell ist das sehr chaotisch und das liegt daran, dass halt die Community auf allen möglichen Plattformen und Kanälen verteilt ist, auf Telegram, Reddit, GitHub, IRC und so weiter. Und es gibt hier einfach keinen klaren Entscheidungsprozess. Und Justin hat dann halt so angesprochen, dass es besser wäre, einen formellen Prozess zu haben. Und er hat dann auch gleich die Kritik aufgegriffen, dass so ein Prozess das halt mehr zentralisiert. Und er meinte halt, wenn es einen klaren Prozess gibt, dann kann man halt Leuten, auch Newcomern jetzt gerade, irgendwo hinweisen, ja, keine Ahnung, alle möglichen Issues oder Diskussionen werden um die und die Zeit auf dem und dem Kanal abgehalten, dass es halt nicht so so ist, dass sich zwei, drei Leute oder wie auch immer viele einfach private Nachrichten schicken und am Ende ist irgendeine Entscheidung da und keiner weiß wirklich, wo sie herkam. Und als Beispiel eben hat er dafür angebracht, jetzt hier die Hardfork, die im März diesen Jahres, glaube ich, stattgefunden hat. Also entweder war es dieses Jahr oder letztes Jahr, wo halt wieder ASICs im Netzwerk waren und dann wurde das Datum für die Hardfork halt einen Monat nach vorne gezogen. Und diese Entscheidung ist letztendlich einfach so passiert. Ja, ich glaube, das war Monero Moo oder so. Und da gab es keinen formellen Prozess, was dann letztendlich zu Problemen geführt hat, weil die, es war dieses Jahr, weil das war dann 0.14, hatte dann im ersten Release eigentlich gar nicht die Feature drin, die angedacht waren für die Hardfork und so weiter. Und er hat dann einfach so den Aufruf gestartet, lass uns einen formellen Prozess implementieren. Was haltet ihr denn davon? Finde ich gut. Ja, und das soll dazu beitragen, dass alles flüssiger abläuft, quasi. Oder wie? War gemutet gerade. Genau, dass es halt zum Beispiel, wenn du jetzt als Neuer in die Community reinkommst und nicht weißt, wie das Ganze läuft, ja, du kennst diese ganzen Namen nicht, die da schon seit Jahren am Werkeln sind, dass du einfach an eine Stelle verwiesen werden kannst und einen Prozess vor dir hast praktisch und daran kannst du dich halten und danach kannst du dich richten. Das habe ich schon öfters gehört, dass Leute genau sowas suchen. Ja. Dann habe ich die halt immer auf Subreddits verwiesen und klar, da muss man sich halt erstmal einlesen und dauert, bis man so die Community mal versteht, ne? Also finde ich auch sehr gut die Idee. Ja, vor allem, wenn du halt nur Reddit nutzt, kann es sein, dass du IRC komplett verpasst, ja? Und vielleicht geht auf IRC gerade die Party ab. Ja, also schon durcheinander. Wir haben Stack Exchange, IRC, die Monero-Webseite, die Subreddits und vielleicht andere Podcasts noch und so weiter. GitHub, schon alles ein bisschen durcheinander, ja. Prozess ist immer gut. Man darf es halt nur nicht übertreiben. Ja, ich habe auch das Gefühl, irgendwie die Community ist ein bisschen nicht mehr so aktiv wie früher und das alles irgendwie ein bisschen langsamer voranschreitet. Vielleicht wäre es mal gut, ein bisschen aufzuräumen und ja, vielleicht hilft das ja auch ein bisschen in der Hinsicht. Ja, ich finde es auch insofern eine gesunde Entwicklung, weil Monero ist ja jetzt nicht mehr ganz so jung, ja, geht jetzt auch langsam auf die 10 Jahre zu, ähnlich wie Bitcoin. Und ich denke, da braucht es einfach, gerade wenn man halt so oft hardforkt, ja, wenn man alle 6 Monate eine Hardfork macht, dann muss das halt schon irgendwo organisiert ablaufen. Und er hat dann so den Vergleich zu Zcash gemacht, die irgendwie 18 Monate im Voraus oder so die neuen Feature bereit haben müssen, bevor sie da irgendwas machen. Und bei Monero ist es halt ja teilweise sehr knapp mit den Releases und mit den Merges und so weiter. Ja, man merkt halt, dass Monero kein Unternehmen ist, ne? In einem Unternehmen, da hat man meistens einen Plan und Meilensteine und bei so einem Community-Open-Source-Projekt, dann kann man sich halt einfach nicht so sehr auf die Leute verlassen, wie wenn man jetzt festangestellt in einem Unternehmen ist. Ich glaube, so Prozesse sind generell auch immer was Feines, weil ich musste jetzt gerade an Debian denken. Die haben ja auch, oder Ubuntu, gut, dahinter steckt ein Unternehmen tatsächlich, aber die Debian-Maintainer machen das ja auch so, dass sie gewisse Prozesse haben. Wer zu spät kommt, der hat halt Pech. Und wenn du ein Release oder wenn du dein Patch irgendwie unbedingt in ein Release bekommen möchtest, dann musst du halt dich an die Prozesse halten, an die sich jeder halten muss. Und es ist halt gut. Wenn du keine Prozesse hast, dann können viele Sachen einfach schief gehen. Und du kannst auch am Ende, wenn etwas schiefgegangen ist, nicht mehr sagen, woran es lag und was man hätte tun können oder sowas, weil eben jeder einzelne Schritt, der davor passiert ist, prozessungebunden war. Also jeder konnte quasi machen, was der wollte. Und so hast du halt eine Struktur da drin. Wie gesagt, ich finde es gut, solange man es halt nicht übertreibt. Es gibt ja auch Unternehmen, da hast du, die sind voll mit Prozessen. Da brauchst du einen Prozess, um auf Toilette zu gehen. Also. Ja, nee, ich meine, das spricht er auch an in dem Vortrag, dass es halt darum geht, ein bisschen Bürokratie einzuführen, aber halt auch trotzdem noch flexibel zu bleiben, wenn jetzt zum Beispiel irgendeine kritische Sicherheitslücke ist, dass man jetzt nicht sagt, oh Leute, wir müssen uns aber an den Prozess halten, wir können das jetzt nicht fixen, sondern einfach so als groben Leitstab, denke ich. Und ja, als solches, wie gesagt, finde ich es auch gut. Ich denke, das ist ein Zeichen für Reife, dass die Community halt auch professioneller wird und gerade wenn es um Sachen geht, die halt potenziell das Protokoll brechen könnten, sollte man vielleicht ja da organisiert sein und nicht so chaotisch. Ja, und man kann das Ganze auch so aus Arbeitgebersicht sehen, was man ja gerne im Unternehmen macht. Du musst immer davon ausgehen, dass jeder deiner Mitarbeiter disposable ist. Ja, heute ist er da, morgen könnte er schon vom Bus überfahren werden und nicht mehr kommen. Und du willst Inselwissen vermeiden, du möchtest Kompetenz eher verteilen, Shared Knowledge betreiben. Diese ganzen Sachen werden mit Prozessen oder durch Prozesse unterstützt. Und wenn du halt keine hast, dann kann es schon dazu kommen, dass wenn zum Beispiel der Mo ausfällt, aus welchen Gründen auch immer, der Typ hat ja jetzt schon einen Busfaktor von 1 gefühlt, dann ist erstmal Schicht im Schacht. Dann musst du erstmal überlegen, wie geht's weiter. Wenn du es aber so aufsetzt, dass quasi die Infrastruktur oder der Code selbst vorgibt, was zu tun ist, indem du eben Prozesse eingeführt hast, dann kann jeder, dann ist jeder praktisch disposable. Jeder ist jederzeit ersetzbar. Wenn ein Neuer ankommt, der die fachlichen Skills bietet, dann hat er einen leichteren Einstieg, weil er sich eben einfach nur noch an die Prozesse halten muss und nicht mehr jemand anderen fragen muss, hey, wie hast du das denn bisher gemacht? Und guck mal, du bist doch schon seit 5 Jahren da, kannst du mir ein bisschen Tipps geben, wie ich das und das machen soll und so weiter. In dem Fall wäre es dann einfach nur noch, hier hast du einen klaren Prozess, das ist der Ablauf, halt dich daran und dann kann jeder eigentlich mitwirken, wenn er möchte. Und sofern er natürlich auch die technischen Skills mitbringt. Jo, okay, also ich denke, da sind wir uns alle einig, das ist was Vernünftiges. Hoffentlich kommt das bald. Einen weiteren Vortrag, den ich noch angehört habe und sehr cool fand, war von Arctic Mind zur Tail Emission. Und was mich hier so fasziniert hat, war, wie sehr der doch Bitcoin basht. Das ist ja ein Trend, der immer mehr in Monero aufkommt, habe ich so das Gefühl. Weil er einfach letztendlich sagt, dass Bitcoin nicht sicher ist, wenn sie keine Tail Emission haben, weil die Miner dann nicht mehr für ihre Arbeit belohnt werden. Und genau, deswegen hat Monero unter anderem eine Tail Emission. Ja, über das Thema haben wir in der letzten Folge ja auch schon mal gesprochen, wenn ich mich recht erinnere. Und wir verlinken auf jeden Fall dann auch den Talk, den du da angesprochen hast, in den Shownotes. Jo, ist auch ein bisschen komplexer, der erklärt da die Formeln, wie das funktioniert mit der Penalty, also bei Monero müssen die Miner ja eine Strafe zahlen, wenn sie über dem Median der letzten 100 Blöcke, glaube ich, sind und aber ist auch, ich muss sagen, ich habe es auch geschaut und ich fand es recht kompliziert zu verstehen. Ja. Ja, genau, deswegen mein Main Takeaway war einfach so, Bitcoin hat ein Problem. Das habe ich dann noch verstanden. Ja. Ja. Gut, haben wir noch Themen? Also generell würde ich sagen, die Vorträge von der DEFCON kann man sich reinziehen. Die hatten teilweise Probleme mit dem Audio bei den Streams. Das ist ein bisschen schade. Aber wie gesagt, zumindest die ich angesprochen habe, fand ich sehr spannend. Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen für die Leute, die da Zeit haben und Englisch können, sich das mal anzuschauen. Ja, und ansonsten Themen wäre durch von meiner Seite. Ich habe mal so einen Output von dem Open Alias von Till mal, will ich mal posten. Till, darf ich das? Kann ich das machen? Wo willst du was posten? Ich weiß nicht, welchen Output du meinst. Oh, sorry, nicht Till. Ich meine von in der Telegram-Gruppe von Extreme Dinosaur. Okay, das bist ja gar nicht du. Ach so, nee. Ich wollte einfach mal zeigen, wie das aussieht, was sich hinter dieser Domain jetzt verbirgt, damit das einfach mal die Gruppe sehen kann. Ja, ich meine, wenn er jetzt ein Telegram gepostet hat, dann nehme ich mal an, dass es öffentliches Wissen ist. Ich gehe davon aus, ja. Gut, ich weiß jetzt nicht, wovon ihr redet. Ja, das ist jetzt gerade in der Telegram-Gruppe, hat Hassan das reingepostet. Können wir vielleicht auch in den Shownotes verlinken, das ist einfach nur so ein Textfeld. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Okay. Was ich noch kurz anmerken wollte, erinnert sich noch jemand an Monero Classic oder Monero V? Ja. Klingelt's? Ja, klar. Wie viele Coins habt ihr beim Airdrop mitgenommen? Gar keine. Gar keine, das ist die richtige Antwort. Die Projekte sind tot, könnte man sagen. Ja, die waren doch tot geboren. Genau. Monero V wurde seit Mai nicht mehr aktualisiert. Monero Classic wurde seit Dezember 2018 nicht wirklich aktualisiert. Aber Mining wird dort noch betrieben, allerdings ja mit ASICs. Ja. Und obwohl dort ASICs benutzt werden, ist die Hashrate nur ein Drittel von der Monero Hashrate vom echten Monero. War ja klar, dass das ein Reinfall ist. Das haben wir ja damals auch gesagt. Ja, aber was ich jetzt so im Nachhinein noch von der Sache mitnehme, ist einfach, wie kreativ die mit ihrem Angriffsvektor sind. Ja, das war ja so voll in der Hype-Phase von, welchen Coin kaufe ich mir als nächstes und welcher Airdrop macht mich als nächstes reich, und dann kommen die um die Ecke mit Monero V. Und aber bei Monero ist es halt nicht so wie bei Bitcoin, beziehungsweise bei Bitcoin hat man das Problem ja auch beim Airdrop-Claimen, aber selbst wenn du eine Wallet findest, die seriös ist, ja, die nicht so direkt dein Seed wegnimmt und dann deine Wallet leer macht, hast du ja immer noch das Problem, dass du dich damit auf der Blockchain de-anonymisierst, weil du unterschiedliche Decoys bei gleichen Key-Images hast. Das fand ich, also durch diese Thematik habe ich auf jeden Fall das mit den Key-Images noch mal tiefer gelernt und besser verstanden. Und oh Wunder, es gab seither auch keine Airdrops mehr. Das ist immer so eine Hype-Phase, wenn gerade irgendwie alle Coins forken, eben nur um Geld zu machen in kurzer Zeit und dann werden die Projekte wieder aufgegeben. Ja. Ausnahmen sind da wirklich Bitcoin Cash, ne? Aber gab es sonst irgendwann jemals einen Fork? Ja, nee, Ethereum, ne? Halt, ne? Das zähle ich jetzt mal nicht so als diesen klassischen Abklatsch-Fork, ne? Das hatte ja andere Gründe für den Fork damals, aber sonst gut, Litecoin, aber ja. Hassan, vielleicht kannst du noch kurz erklären, was man bei dem Output jetzt genau sieht oder was man da erkennt. Ja, also das, ich habe einfach mal, Extreme Dinosaur hat ja seinen Alias gepostet und ich habe einfach mal darauf gedickt. Dick ist ein Tool, um Lookups zu machen und habe dann halt diesen TXT-Record, der da hinterlegt ist, ja, als Spec angegeben ist von OpenAlias, wie man das eben einrichtet, habe ich gesagt, okay, gib mir den Type TXT und der Nameserver hat mir eben die Antwort zurückgeschickt, die man in der Answer-Section sieht. Das heißt, für die Domain ist ein TXT-Record hinterlegt und da sieht man, dass die Recipient-Adresse eben diese lange Monero-Wallet-Address ist. Dann hat man noch ein Feld Recipient-Name und eine Description, auch angegeben auf der OpenAlias, wie man welche Werte man noch halt setzen kann in diesen TXT-Record. Und diese einzelnen Felder werden eben von den Wallets entsprechend gepasst. Und ja, so sieht dann halt so ein Alias aus für Monero. Ja, gut zu wissen, weil ich hab einfach draufgeklickt auf den Link und dann zeigt mir meine Browserseite an, nichts gefunden. Also so ist es nicht gedacht, sondern es wäre jetzt eher so gedacht, dass man das halt diesen String aus den drei Wörtern getrennt durch Punkte in seine Wallet als Adressfeld reinmacht und die Wallet, wenn die dann OpenAlias unterstützt, zieht da halt automatisch die Empfängeradresse raus, richtig? Genau. Genau. Auch wenn du im Browser Nameserver von OpenAlias. Genau. Und wenn du halt auf dem, der Grund, warum du keine Seite bekommst, ist, weil es keine A-Record für die Domain gibt. Oder für die Subdomain Monero.acurocks. Und es ist nur ein TXT-Record hinterlegt. Okay. Ja, also Leute, wenn ihr noch Themen habt, dann immer raus damit. Nö, ich habe kein Thema mehr. Till, du noch? Wie läuft's mit der Monero-Node? Ja, ich glaube, Till hat technische Schwierigkeiten. Oder hat sein Mic gemutet. Ja. Ich hätte noch eine politische Randmeldung. Ich weiß nur nicht, ob mein Audio... Jetzt geht's wieder. Man hört dich. Also ich höre dich, Till. Nein, hab ich nicht. Ah, du hast ein ziemlich starkes Leck, muss ich auch sagen. Ja, bei Till ist alles so 30 Sekunden hinten dran, ne? Ja, schieß einfach also los, wirklich Till. 30 Sekunden. Das macht hier keinen Sinn, ne? Das macht keinen Sinn. Nee, Till spricht auch nicht mit uns. Der hat gerade im Chat geschrieben, das macht keinen Sinn. Ja. Gut, dann würde ich sagen, war's das für den September, ne? Randmeldung, die USA haben irgendwie gestern beschlossen, dass sie Kuba vom Dollar abschneiden wollen und Ja. Okay, also USA will Kuba vom Dollar abschneiden. Ja, interessant, ne, weil Kuba ist ja sowieso irgendwie 20, 30 Jahre hinten dran. Also das ist ja jetzt nicht so dafür bekannt, dass die tolle Internetverbindungen und so weiter haben. Könnte spannend für die Bevölkerung da werden, was jetzt als nächstes passiert. Aber okay, ja. Grisha? Ja. Hab dazu nichts zu sagen. Okay, gut. Ich habe vielleicht noch eine Meldung. Ich weiß nicht, ob die interessant ist, aber zumindest erwähnenswert, weil wir erstmalig in der Geschichte des Bitcoin oder BTC einen Wallet-Transfer gesehen haben von ungefähr also 1 Billion, also 1 Milliarde US-Dollar, das waren 100.000 BTC. Und die wurden gemoved. Und jetzt fragt sich natürlich die Community, was damit geschehen wird, was jetzt passieren wird und welche Auswirkungen das auf den Preis haben könnte. Es bleibt spannend. Ja, und hier zeigt sich wieder die Schwäche von Bitcoin. Fand ich auch so lustig. Ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube, es war auch bei der DEFCON, hat einer gesagt, dass Bitcoin so voyeuristisch ist, ja, weil man eben genau solche Beobachtungen machen kann und dann schauen die Leute, welcher Wal bewegt jetzt gerade seine Funds. Vielleicht nochmal ein freundlicher Reminder, wir in der Monero-Community haben solche Probleme nicht. Es gibt keine Richlist und man kann auch nicht sehen, wie viel Geld bewegt wird. Genau. Aber ja, interessant, dass so viel Geld bewegt wird, auf jeden Fall auf Bitcoin. Und ich denke, hier zeigt sich auch wieder der Vorteil von Bitcoin. Ja, man kann ja so unfassbar riesige Mengen bewegen, genauso einfach, wie man eine kleine Menge bewegen kann. Ja, ob ich jetzt 10.000 Satoshi oder 100.000 Bitcoin bewege, macht fürs Netzwerk keinen Unterschied. Die Sicherheit ist genau die gleiche. Aber, und die Transaktionskosten sind eventuell auch die gleichen, ja, wenn ich angenommen, ich habe gleich viele Outputs. Gut, der Whale in diesem Fall hat ja über $600 an Fees gezahlt, aber man munkelt, dass er eine höhere Prio angegeben hat, damit es einfach schneller passiert. Aber abgesehen auch davon, ich meine, wenn du 1 Billion, also 1 Milliarde für US-Dollar bewegst, dann sind $600 auch nichts für dich, eher Peanuts. Ja, genau. In dem Verhältnis ist es sehr wenig. Und ich denke, wenn man sich da die Transaktionskosten von dem ähnlichen Wert an Gold anschaut, das wäre wahrscheinlich über 1 Million. Ja. Ja, gut. Also, dann denke ich, machen wir den Sack zu an dieser Stelle. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch drei für die Zeit, die ihr euch genommen habt und fand, das war eigentlich auch eine ganz konstruktive Runde, die wir hier hatten. Nächsten Monat wird's ja super spannend. Da steht ja dann die Hardfork bevor. Oder ist vielleicht gerade schon passiert? Ich guck mal kurz im Kalender, welcher Tag da der zweite Sonntag ist. Das ist der 13. Also, da werden wir auf jeden Fall genauer die Hardfork diskutieren, wenn dann auch die Notes oder Release Notes draußen sind, mit was für Updates wir ja rechnen können. Also wahrscheinlich Random Eggs. Ich denke, das ist jetzt kein Geheimnis mehr. Und wenn ich mich recht erinnere, sollen auch die Payment IDs zu dem Hardfork das Zeitliche segnen. Aber genau, was sich da genau tun wird, besprechen wir dann beim nächsten Monero Stammtisch am 13. Oktober wieder um 18 Uhr. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, Leute. Macht's gut. Ciao.